Und hier sind Sie wieder, die Veranstaltungshinweise von Blickpunkt Glaube auf Radio Uckerwelle 104,6 MHz für die 49. Kalenderwoche, also von Montag, 28. Oktober bis Sonntag, 3. November. Fangen wir an am Montag, 28. Oktober, da geht's um 19 Uhr in die Frauenkapelle der Klosterkirche Riddagshausen. In der Reihe Montagsgespräche über die Bibel ins Gespräch kommen, stellen prominente Braunschweiger Ihnen wichtige Texte vor. Zu Gast diesmal Anja Hesse, sie ist Kulturdezernentin. Der Gesprächspartner ist der Staatstheatermusiker und Moderator Georg Renz sowie Pfarrer Günzel Schmidt. Eine Stunde später, am Montag, 28. Oktober um 20 Uhr in der Stephanusgemeinde Halberstadtstraße 9, Heidberg, beginnen drei Gästeabende unter dem Motto Melodien, Bilder, Texte für das Leben. Es referiert Pastor Carsten Hokema aus Oldenburg. Gemeindeglieder stellen jeweils unterschiedliche Lieder, Bilder und literarische Texte vor, die für sie persönlich von Bedeutung sind. Ich sagte drei Gästeabende, also am Montag, Dienstag und Mittwoch. Dienstag, 29. Oktober, um 10 Uhr in der Evangelischen Akademie Abt Jerusalem, Alter Zeughof 2-3, in der Reihe Akademie am Vormittag, das vierte Evangelium aus der Bibel. Johannes, der Verfasser, hat mit seinen Metaphern die Denk- und Sprachwelt des christlichen Glaubens nachhaltig geprägt. Die Leitung hat Pfarrer in Ruhestand Hans-Ulrich Adrian und Direktor Pfarrer Dieter Rammler. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Am Dienstag, 29. Oktober um 19.30 Uhr im Wolfsburger Gemeindezentrum St. Heinrich am Stemmelteich Adolf Kolping, Sozialreformer des 19. Jahrhunderts und sein Werk heute. Ein Vortrag von Ulrich Vollmer, er ist Bundessekretär des Kolpingwerkes Deutschland in Köln. Vier besondere Veranstaltungen zum Reformationstag am Donnerstag, 31. Oktober. Da geht es zuerst mal um 18 Uhr in die St. Matthäusgemeinde Herzog-Elisabeth-Straße. Ein Gottesdienst zum Reformationstag in der Reihe der Jugendkirche. Die Leitung hat Pfarrer Janis Berzins und Harald Böhn sowie Propstin Uta Hirschler. In der kleinen Bühne Wolfenbüttel am Donnerstag, 31. Oktober um 19.30 Uhr Heinrich Heine, der Rabbi von Bacharach, Lesung und Musik. Es referiert Ralf Kleefeld. Es ist eine Veranstaltung der evangelischen Erwachsenenbildung Niedersachsen. Die dritte Veranstaltung zum Reformationstag um 19.30 Uhr in St. Katharinen Hagenmarkt. Wort und Musik zum Reformationstag mit Vortrag und Bachkantate. Die Rednerin Dr. Petra Bahr, Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche, EKD, aus Berlin. Thema: Wie viel Religion verträgt die Gesellschaft? Mitwirkende, Solisten, die Kantorei und das Kammerorchester unter der Leitung von Klaus Eduard Hecker. Der Eintritt ist frei. Die vierte Veranstaltung am Reformationstag, 31. Oktober um 20 Uhr im Braunschweiger Dom. Ein Festkonzert für Chor- und Bläsermusik. Zu hören sind Werke zur Reformation von Bach, Praetorius, Mendelssohn, Bartholdy und anderen. Leitung Björn Ackermann und Witold Dulski. Karten zu 8 und 5 Euro an der Abendkasse. Von Freitag 1. bis Sonntag 3. November ein Albert-Schweitzer-Symposium. Ehrfurcht vor dem Leben. 100 Jahre Lambarene. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie Abt Jerusalem und der Stadt Braunschweig, wo in St. Katharinen Hagenmarkt. Die Termine im Einzelnen: am Freitag, 1. November um 19.30 Uhr, Albert Schweitzer als Homo Politicus, ein Vortrag von Dr. Thomas Sührmann von der Universität Münster. Samstag, 2. November um 15 Uhr, Albert Schweitzer als Arzt in Lambarene. Ein Vortrag von Prof. Dr. Klaus Gahl aus Braunschweig. Um 16.15 Uhr Albert Schweitzer in Braunschweig und Walter Staats in Lambarene. Ein Vortrag von Prof. Dr. Reinhard Staats, er ist Kirchenhistoriker. 18.30 Uhr der Organist Albert Schweitzer. Ein Vortrag von Landeskirchenmusikdirektor Klaus Eduard Hecker, der auch die Orgel spielt. Das Albert-Schweitzer-Symposium Ehrfurcht vor dem Leben, 100 Jahre Lambarene, wird beendet am Sonntag, 3. November um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst, in der auch eine Bachkantate zur Aufführung kommt. Der Ort ist auch hier St. Katharinen Hagenmarkt. Am Sonntag, 3. November um 17 Uhr in der Christuskirche am Schwarzen Berge ein Konzert mit der St. Petersburger Harmonie. Möchten Sie auch, dass Ihre Veranstaltungen an dieser Stelle bekannt gegeben werden? Kein Problem. Senden Sie uns diese bitte für die kommende Woche bis Freitag 17 Uhr. Da haben wir nämlich Redaktionskonferenz. Unsere Adresse: Radio Okerwelle, Blickpunkt Glaube, 38106 Braunschweig, Karlstraße 35. Sie können uns Ihre Hinweise aber auch mailen. Die Mailadresse: religion@okerwelle.de. religion@okerwelle.de.